niemand kennt. Er war allein, er war Punk, hart und klein. Sie waren Skins, schlugen auf ihn ein. Sie waren stolz drauf, deutsch zu sein. Sie waren Skins, ja allein, er war Punk, war dünn und klein. Sie waren Skins, schlugen auf ihn ein. Sie waren stolz drauf, deutsch zu sein. Das ganze Faschgratze, ihr seid ein Dreck, ihr müsst weg. Faschgratze, Faschgratze, ihr seid nur, ihr seid nur Dreck. Sie waren Skins, er war allein. Er war Punk, hart und klein. Sie waren Skins, schlug auf ihn ein. Sie waren stolz drauf, deutsch zu sein. Faschgratze, Faschgratze, Snack, ihr müsst weg. Faschgratze, Faschgratze, ihr seid nur Dreck. Flieht sie an, hör doch bitte auf. Doch sie schlugen immer, immer weiter auf ihn drauf. Sie gaben keine, gaben einfach keine Ruhe und schlugen immer, immer fester zu. Sie waren Skins, er war allein, er war Punk, war dünn und klein. Sie waren Skins, schlug auf ihn ein. Sie waren stolz auf das sein. Faschgratze, Faschgratze, weg, müsst weg. Faschgratze, Faschgratze, ihr seid nur Dreck.